Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge und mach es einfach von vorne. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge und mach es einfach von vorne. Vielleicht bin ich ja wirklich irgendwann mal reich und kauf nur noch Scheiß, was die Menschheit nicht braucht, nicht mal weiß, wie es heißt. So mit nem Konto in der Schweiz mach ich Urlaub auch vorbei und über London wieder heim. Kauf mich ständig neue Nike, scheiß auf den Preis, Hauptsache vorbei. Und ich bemerk, dieser Traum mir verbleicht, wache auf, bin daheim und mir fällt wieder ein. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge und mach es einfach von vorne. Und es ist nicht leicht, denn wir leben in einer ziemlich teuren Welt, also scheiß mal auf Ehre, Mann, ich will nur euer. Und ich will, dass jeder Bildleser ohne seine Brille Lisa sieht. Bro, chillt mit der Queen. Dieser Bro ist der Beste, den es gibt. Denn ich hab noch mein Haus als die Texte von Gen Z. Der Weg ist noch weit, aber bis ich es gepackt hab, scheiß ich auf Benz und fahr weiterhin. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür, irgendwann wird es anders. Doch wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge und mach es einfach von vorne. Okay, ich schreib dir ein Lied, doch ich weiß, ich werd nie wirklich reich über iTunes, Likes oder Beats, also scheiß auf Musik. Denn die erste Million mache ich mit einem Heizungshybrid. Jetzt würdest du gerne wissen, was das ist, doch ich darf nichts verraten, denn die Formel kenn nur ich. Setz mein ganzes Erspartes dann auf ne Karte, bemerk, dass die Scheiße schon lang auf dem Markt ist. Toll. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge und mach es einfach von vorne. Ich hab keinen Benz vor der Tür, kein Cent für ein Bier, doch ich spür, irgendwann wird es anders. Wenn es nicht funktioniert, hab ich keinen Grund zur Sorge, dann probier ich's eben morgen.